Kapitel 3. Das ist die Nummer 0043 für Österreich, 161 14 447. Die Durchwahl ist 12. Die Nummer ist 0049 für Deutschland, 30 42 768. Nebenstelle 33. Herr Franke hat die Nummer 56 80 13 30. Seine Durchwahl ist 17. Die Nummer unserer Filiale in Paris ist 0033 für Frankreich, 1 für Paris und dann 456 78 301. Frau Funkes Nummer ist 81 15 50 65. Ihre Durchwahl ist 13.